Mitternachtskrimi. Heute Science Fiction. Warum laufe ich nicht einfach weg? Dorit Wieger? Ich bin wie gelähmt, zu feige. Hey, ich komme, um dich abzuholen. Vielleicht hätte ich mich aufhängen sollen. Oder vor einem Zug werfen. Warte, ich nehme deinen Koffer. Warum? Verdammt nochmal. Wo soll ich einsteigen? Hier. Jetzt gab es kein Entkommen mehr. Die Uhr war abgelaufen. Ich hatte meine Produktivität für die Gesellschaft nicht durch die Geburt eines Kindes unter Beweis gestellt. Ich gehörte zu den Entbehrlichen. Stört dich die Musik? Die Entbehrlichen von Nini Holmqvist. Aus dem Schwedischen von Angelika Gundlach. Bearbeitung Cornelia Walter. Regie Uwe Scharek. Hey Dorit, willkommen in der Einheit. Das ist Dick. Und ich bin Henrietta. Wir sind deine Abteilungsfunktionäre. Hey Dorit. Nein, lass dein Gepäck. Das nehmen wir. Folge uns einfach. Du wohnst in der Abteilung H3. Das war gerade die Ebene K1, die oberste Kellerebene. Von da kommst du in alle anderen Bereiche der Einheit. So, H3. Da sind wir schon. Da vorne ist der Gemeinschaftsraum. Oh, Maiken, hallo. Hallo, Henrietta. Maiken, darf ich vorstellen? Maiken, das ist Dorit, deine neue Nachbarin. Hey. Hey. Ich wohne 2 Türen weiter. Wenn dir irgendwas unklar ist oder wenn du nur reden willst oder was auch immer. Ich bin in den nächsten Stunden hier in meinem Zimmer. Okay. Ja, trau dich ruhig. Du musst nicht das Gefühl haben, dass du störst. Hier haben wir immer Zeit füreinander. Okay. Danke. So, und das ist deine Suite. Es war komfortabler, als ich es mir vorgestellt hatte. Hier sind Wohn- und Arbeitsraum, Essecke, Kochnische. Geschmackvoll eingerichtet, in dezenten Farben. Hier ist das Bad und hier ist das Schlafzimmer. Und ich hatte mein Leben lang nie ein Doppelbett gehabt. Möchtest du, dass wir eine Weile bleiben? Nein, nicht nötig. Gut, dann lassen wir dich jetzt in Ruhe. Aber vergiss nicht das Informationstreffen um 2. Zum ersten Mal vernahm ich dieses leise Surren. Ein kleines dunkles Auge wandte sich mir zu und zoomte sich wohl auf mein Gesicht ein. Automatisch wandte ich den Blick ab. Ich öffnete den Wandschrank, aus dem ich eine weitere Überwachungskamera ansah. Und bald stellte ich fest, dass sich überall Kameras befanden. Sogar im Bad. Und es gab keine Fenster. Ich heiße Petra Rühnhede und ich bin die Leiterin hier in der 2. Reservebankeinheit für biologisches Material. Zuallererst möchte ich euch herzlich willkommen heißen und euch zu eurem 50. bzw. 60. Geburtstag gratulieren. Wir waren zu 8. 6 Frauen, 2 Männer. Für sie war die Altersgrenze höher angesetzt. Kein Wunder. Männer produzieren ja wesentlich länger lebensfähige Spermien als Frauen Eizellen. Heute Abend veranstalten wir ein großes Willkommensfest für euch. Ihr 8 seid alle Februargeborene. Wir haben jeden Monat 1, wie ihr euch leicht ausrechnen könnt. Also, lasst euch den Abend nicht entgehen. Unsere Feste sind immer sehr vergnüglich. Im Übrigen wisst ihr ja, warum ihr hier seid. Die allermeisten von euch erleben erst, wenn sie zur Reservebankeinheit kommen, die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und das Beste ist, ihr braucht euch nie mehr finanzielle Sorgen zu machen. Ihr habt täglich euer Essen, ein Dach über dem Kopf, Zugang zu ärztlicher und zahnärztlicher Behandlung, Krankengymnastik etc., ohne dass es euch eine Öre kostet. Ihr dürft euch innerhalb der Einheit frei bewegen und alle Einrichtungen benutzen. Wir haben hier einen großen Wintergarten, eine Bibliothek, ein Kino, ein Theater, eine Kunsthalle, ein Café, ein Restaurant und eine riesige Trainingsanlage. Und ihr könnt euch eigentlich jeder Freizeit- oder Berufstätigkeit widmen. Es gibt für fast alles Werkstätten und Ateliers. Aber vor allem habt ihr einander. Und jetzt machen wir Kaffeepause. Eine große, schmale Frau mit hohen Wangenknochen kam mir bekannt vor. Hey, Elsa Antonsson. Elsa? Ich bin Dorit. Dorit Wieger. Ach, ja, jetzt erinnere ich mich. Wir waren in derselben Klasse in der Unter- und Mittelstufe. Ja, Mensch, wie die Zeit vergeht. Ja, wie die Zeit vergeht. Und eines Morgens wachst du auf und bist 50. Ja. Damals auf dem Gymnasium wurde ich mitten in der Debatte um das neue Sozialgesetz durch ein Missgeschick schwanger und trieb ab. Ich interessierte mich nicht für Politik und fand, dass solche gesellschaftlichen Fragen nichts mit mir zu tun hatten. Aber hätte ich in diesem Augenblick gewusst, was die Zukunft bringen würde, hätte ich mein Kind geboren. Sag mal, Johannes, warst du das, der neulich plötzlich nachts angefangen hat zu hämmern? Angefangen ist gut, meine Liebe. Ich habe mein halbes Wohnzimmer zersägt und dann die Kochnische komplett auseinandergenommen. Oh, ja, du und baue mir gerade eine feudale Küche. Du scheinst ja gut in Form zu sein. Ja, ich habe an einem Versuch mit einem neuen Präparat gegen Depressionen und chronische Müdigkeit teilgenommen. Schlägt offensichtlich bestens an. Die haben sogar eine Sonderschicht an Personal abstellen müssen, um mich zu bremsen. Er kam mir tatsächlich wie ausgewechselt vor. Ich kannte Johannes flüchtig von einigen Literaturkongressen. Da wirkte er immer sehr distanziert, um nicht zu sagen schwierig. Und die Nebenwirkungen? Ich meine, hast du irgendwas zurückbehalten davon? Nein, nicht, dass ich wüsste. Naja, geschrieben habe ich in dieser Zeit natürlich nicht so viel, aber ich hatte verdammt viel Spaß. Prost! Denkt euch einfach, es wäre Champagner. Es wurden nur alkoholfreie Getränke serviert. Und wenn man nichts mit Kohlensäure wollte, konnte man zwischen Birnennektar und Orangensaft wählen. Möchtest du noch Brot, Maiken? Maiken? Sie kann dich nicht hören, ihr rechtes Ohr ist taub. Maiken! Bitte nur in das linke Ohr sprechen. Ich habe mein rechtes Gehörknöchelchen für die Stammzellenforschung gespendet. Ob du noch von dem frischen Weißbrot möchtest? Ja! Sie hatten nur das Beste aufgefahren und das Willkommensfest mit einem italienischen Fünf-Gänge-Menü eingeleitet. Parmaschinken mit Melone, Minestrone, Pasta mit Hähnchenfilets und Pesto und Weintrauben. Schon komisch, wie schnell man sich an diese Luxusessen gewöhnen kann. Ich hätte mir so ein Essen früher überhaupt nicht leisten können. Als Bühnenarbeiterin am Theater verdient man nicht die Welt. Als Malerin aber auch nicht, das kann ich euch sagen. Jedenfalls nicht, wenn du nur ein Bild im Jahr verkaufst. Ich stelle fest, an diesem Tisch haben sich heute Abend ausschließlich Künstler und Intellektuelle versammelt. Wie schön! Nicht ganz. Ich war nur Verkäuferin. Och. Jetzt mach dich nicht kleiner, als du bist, Elsa. Elsa und ich haben zusammen das Gymnasium besucht. Ach. Sie war Kunstspringerin. Boah. So vom 10-Meter-Turm ins Wasser? Unter anderem. Sie ist sehr gut, hat viele Preise gewonnen. Oh, Respekt. Ja, aber es war nur ein Hobby. Ich war nicht genügend wettkampforientiert. Das heißt, wenn du eine Olympiamedaille geholt hättest, dann... Dann wäre ich ein großes, positives Vorbild für viele junge Frauen gewesen und... Ja, und du wärst mit Sicherheit nicht hier gelandet. Ja, kann schon sein. Aber ich mache mir nun mal nicht so viel aus Medaillen und Pokalen. Also, wenn mich die Damen vielleicht einmal unterbrechen darf, irgendwann würde ich heute Abend aber auch gern noch mal tanzen. Oh, diese alten Männer, dass die doch immer so ungeduldig sein müssen. Na. Erstens, meine Liebe, alles bin ich alles andere als alt, sondern ganz im Gegenteil. Ein Mann in den besten Jahren. Ja. Und zweitens... Wie zufällig berührte er meine Hand. Könnte meine Ungeduld ja vielleicht auch etwas mit der Attraktivität der hier anwesenden Damen zu tun haben, oder? Johannes stand auf, schloss seinen Sakko und verbeugte sich vor mir. Darf ich bitten? Es war bezaubernd. Ja, ich war bezaubert von seiner altmodischen Art und seinen Worten. Ohne einen Augenblick zu zögern, reichte ich ihm meine Hand und folgte ihm auf die Tanzfläche. Er führte so sicher, so entspannt und mit so perfektem Timing, dass ich beinahe in Trance fiel. Ich folgte ihm so leicht, als wäre ich ein Teil von ihm. Hey, entschuldigt, dass ich störe, aber habt ihr zufällig Dick gesehen? Nee. Sollen wir ihm was ausrichten, falls er vorbeikommt? Nein, das muss ich ihm schon selber... Sag mal, Maiken, weil ich dich gerade sehe, wann ist jetzt deine Vernissage nochmal? Nächste oder übernächste Woche? Übernächste Woche. Okay. Die will ich nämlich auf gar keinen Fall verpassen. Ha, ich freue mich, wenn du kommst. Hier bist du also. Und ich suche dich überall. Wo warst du denn? Na, frag lieber mal, wo ich nicht war. Maiken bereitet gerade ihre erste große Einzelausstellung vor. Hier? In der Einheit? Ja, in der Kunsthalle. Das sind wunderbare Räume. Geschliffener Holzboden, hohe weiße Wände und perfektes Licht. Wahnsinn. Solche Räume kannst du draußen in der Gesellschaft lange suchen. Und was man da technisch alles machen kann. Alice versteht was davon. Sie hat am Theater gearbeitet. Ach, wirklich? Und wo? Am Malmö Dramatiska Theater. Hier soll es ja auch ein Theater geben, habe ich gehört. Mhm, das schon. Und? Wie ist es? Naja, also, ich ziehe ein gutes Buch vor. Oh. Vorsicht! Leute, die Bücher lesen, tendieren dazu, entbehrlich zu werden, sagt Kjell. Hahaha. Kjell? Kjell ist ein Entbehrlicher, der die Bibliothek leitet. Danke für diesen Tanz, Dorit. Es war mir ein Vergnügen. Johannes. Sagt mal, wann habt ihr denn eure Generaluntersuchung? Ich hoffe noch nicht gleich morgen. Nein, nein, wir haben erst mal 4 Tage Zeit, um uns hier einzugewöhnen. Na, Gott sei Dank. Das ist nämlich ziemlich anstrengend. Die checken euch von Kopf bis Fuß durch. Ihr seid den ganzen Tag unterwegs, von einem Untersuchungsraum zum nächsten. EEG, EKG, CT, MRT. Jetzt macht den beiden doch keine Angst, alles. So schlimm ist das gar nicht. Die wollen eben feststellen, für welche Tests und für welche Spenden ihr am besten taugt. Ja. Und was ist, wenn die einen Fehler an mir finden? Ach, was für ein Fehler? Weiß ich doch auch nicht. Wenn sich herausstellt, dass ich unbrauchbar bin, was passiert dann mit mir? Also, bis jetzt ist sowas noch nicht vorgekommen. Gebrauchen können sie von uns alles. Ich habe zum Beispiel Sperma für eine Samenbank gespendet, eine Niere für einen Vater von 5 Kindern und im Moment bin ich bei einer harmlosen Psychountersuchung dabei. Und ich krieg jeden Tag eine Hormonspritze und das war's. Mal sehen, vielleicht kriege ich ja bald einen Bart oder Brustbehaarung. Dafür, dass ich schon 4 Jahre hier bin, wollten sie von mir bisher relativ wenig, außer dem Gehörknöchelchen und einer Niere. Naja, und in ein paar Wochen werde ich dann aufgenommen, um eine Bauchspeicheldrüse für eine Krankenschwester mit 4 Kindern zu spenden. Ja, das hier ist also wohl mein letztes Willkommensfest. Plötzlich fühlte ich mich vollkommen kraftlos. Mein Körper war wie Blei. Meine Arme taten weh. Es hämmerte und sauste in meinen Ohren, flimmerte vor meinen Augen. Ach, schon gut, meine Liebe. Maiken nahm meine Hand. Schon gut. Mir stockte der Atem. Ich konnte nicht mehr scharf sehen. Das schwarze Flimmern verdichtete sich. Ich fühlte, wie der Stuhl und der Boden unter mir nachgaben, als ob ich eingesogen wurde in ein Loch. Atme tief ein. So, ja. Und atme langsam aus. Gut. Nochmal, Dorit. Ruhig und tief. Ganz ruhig. Man gewöhnt sich an alles, Liebes. Werde erstmal heimisch in der Einheit. Ich fasse es einfach nicht. Was denn? All dieser Luxus. Diese Geräte. Was das den Steuerzahler kostet. Ja, wir verursachen hohe Betriebskosten. Genau. Und wozu? Ach, jetzt ist es aber gut, Elsa. Wir sind hier wie glückliche Kühe oder freilaufende Hühner. Der einzige Unterschied ist, dass die Kühe und die Hühner nicht wissen, was auf sie zukommt. Aber dir scheint es offensichtlich gut zu gehen. Vielleicht liegt es ja an dem Körpertraining, das ich da jetzt jeden Tag machen muss. Bekommst du denn auch Psychopharmaka? Psychopharmaka? Nein. Mein Experiment ist völlig ungefährlich. Es wird nur täglich überprüft, ob und wie sich unsere Laborwerte verändern. Ich bin übrigens in der Gruppe von Johannes. Ja, er hat mir davon erzählt. Bei Maikens Vernissage. Also ich verstehe ja nicht so viel davon, aber ich finde, Maiken ist eine große Künstlerin. Ja, das finde ich auch. Ihre Arbeiten haben mich sehr berührt. Vor allem das Bild mit dem Fötus. Es hatte mich sogar zu einer Erzählung inspiriert. Als sie fast fertig war, beschloss ich, Maiken in ihrer Suite zu besuchen und ihr davon zu berichten. Oh, so geht das nicht. Du musst schon festhalten. Aber irgendetwas war anders als sonst. Komm, jetzt beeil dich mal. Maikens Tür war nur angelehnt. Oh, schau mal. Oh, wie schön. Muss das auch in den Müll? Nein, Schatz, warte. Das kommt doch hier rein. Sie machten sich an Maikens Sachen zu schaffen. Und die Bücher? Henrietta mit einem großen schwarzen Müllsack. Dick mit einer großen Blechkiste auf Rädern. Was macht ihr da? Oh. Dick sah mich als Erste, als ich in der Türöffnung stand. Henny, wir haben wohl vergessen, die Tür zuzumachen. Henrietta ließ den Müllsack fallen, kam zu mir, legte den Arm um mich, legte den Kopf schief und wollte vermutlich gerade etwas Bedauerndes, etwas Tröstendes sagen. Dorit, Liebe. Ihr Schweine! Was habt ihr mit Maiken gemacht? Dorit, bitte! Lass mich in Ruhe! Dorit, sei doch vernünftig! Ich saß zum 3. Mal nach Maikens Endspende bei Arnold Backhaus, dem Psychologen. Er hatte mir das Gefühl gegeben, dass er für mich da war. Und nach den Sitzungen ging es mir tatsächlich besser. Was ist für dich der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens? Das ist eine schwierige Frage, Arnold. Ich glaube nicht, dass ich sie beantworten kann. Versuch's. Ich habe immer geglaubt, mein Leben ist mein Besitz. Aber ich verwalte es nur. Ich verwalte meine gesunden Organe. Diejenigen, die das Wachstum, die Demokratie und den Wohlstand sichern, denen gehört mein Leben. Und Leben ist Kapital. Ein Kapital, das unter den Bürgern gerecht verteilt werden muss. Ist das wirklich deine eigene Meinung, Dorrit? Ja, sicher. Oder vielleicht nicht ganz. Aber ich arbeite daran, sie mir anzueignen. Warum? Um es auszuhalten, ist doch klar. Das Beste, was ich aus dieser Situation machen kann, ist, die Tatsachen zu billigen, sie für sinnvoll zu halten. Ich lebe hier. Und ich werde hier in der Reservebankeinheit sterben. Ich lebe und sterbe dafür, dass das Bruttoinlandsprodukt steigt. Und wenn ich das nicht als sinnvoll empfände, wäre mein Dasein unerträglich. Und du willst ein erträgliches Dasein? Will das nicht jeder? Es hört sich an, als ob du wütend bist. Das ist doch sonnenklar, dass ich wütend bin. Wärst du das nicht? Doch. Doch, das wäre ich mit größter Wahrscheinlichkeit auch. Weißt du, wer Maikens Bauchspeicheldrüse bekommen hat? Nein. Oder doch? Eine Krankenschwester mit 4 Kindern. Selbstverständlich ist es nicht nur diese eine Person, die dank Maiken ihr Leben zurückbekommt. Ihr Herz kann an jemand gegangen sein, ihre Lungen an einen anderen. Die Niere, denn ich nehme an, sie hatte nur noch eine, an wieder einen anderen und die Leber ebenso. Ein einziger hirntoter Körper kann bis zu 8 Personen das Leben retten. Und das hier ist die Empfängerin von Maikens Bauchspeicheldrüse. Sie ist mit ihren Kindern allein. Ihr Partner, der Vater der Kinder, ist vor 2 Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Frau hat Diabetes Typ 1, ist also nicht selbst verursacht und... Ist das ein Mädchen, der hat es? Das Älteste? Ja, wieso? Ich hätte gern ein Mädchen gehabt. Ach, nichts, nur so. Und das Allerwichtigste ist, ohne die Transplantation hätte sie nicht mehr viel Zeit zu leben gehabt. Jetzt dagegen hat sie sehr gute Chancen, zumindest zu erleben, wie ihre Kinder groß werden. Sie wird wahrscheinlich genug Zeit haben, um ihren Auftrag als Mutter zu erfüllen. Und das dank der Bauchspeicheldrüse eines Menschen, der niemanden hatte, für den er leben konnte. Hat Maiken dieses Bild gesehen? Ja, natürlich. War sie die Empfängerin da, die Frau? Etwas von Maiken? Nein, natürlich nicht. Das wäre unethisch. Solange Maikens Ausstellung noch hing, besuchte ich täglich die Kunsthalle. Es wurde ein Ritual daraus. So als besuchte ich einen Grabstein, um Maikens Andenken zu bewahren. Ich schrieb jeden Vormittag 5 Stunden, ging ins Restaurant, schwimmen oder in die Sauna und besuchte mit Elsa und Alice die eleganten Boutiquen. Wenn du nachher noch zum Friseur willst, müsstest du dich jetzt aber langsam mal entscheiden. Oder sollen wir dir noch mal den Hosenanzug holen? Wow, Dorrit im Kleid. Oh, Wahnsinn. Warum ziehst du nicht öfter Kleider an? Ja, ich weiß nicht. Ist der Ausschnitt nicht so gewagt für das nächste Willkommensfest? Das muss so sein. Komm, geh mal ein paar Schritte. Oh, du siehst zum Anbeißen aus. Ich könnte dich auf der Stelle. Wer hat das denn jetzt gesagt? Du oder er? Alles sah mehr und mehr aus wie ein Mann. Wie ein untersetzter Mann mit kleinen Händen, breitem Hinterteil und üppigem Busen, aber mit immer kantigerem Gesicht. Entschuldige alles, das war nicht so gemeint. Komm mal her. Vorsicht, Vorsicht. Ich kratze, ich habe mich heute noch nicht rasiert. Ich bewunderte Alice. Sie schien ihr Schicksal auf die leichte Schulter zu nehmen und trug es mit Humor. Morgen darf ich übrigens die Hornhaut aus meinem rechten Auge spenden. Oh Gott. Also, ich find's ganz praktisch, wenn ein Auge blind ist. Wieso das denn? Weil ich dann nur noch die Hälfte von meinem Elend sehen muss. Inzwischen war es Mitte April geworden. 9 neue Entbehrliche waren angekommen. Vivi, eine von ihnen, war in Maikens Suite eingezogen. Sie war sehr schweigsam und fast starr vor Angst, als ich ihr auf dem Willkommensfest alles vorstellte. Keine Angst, Vivi. Alles halb so schlimm. Ich sag immer, lieber Zwitter als tot. Glücklicherweise hatte alles ihre gewohnte gute Laune und strahlte Wärme und Zuversicht aus. Und nach schien es, als ob sich Vivi ein wenig entspannte. Die Musik ist aber heute super, finde ich. Und wenn in euren schicken Drinks Schnaps drin ist, ist der Abend perfekt. Leider nein. Elsa, darf ich dir Vivi vorstellen? Sie ist meine neue Nachbarin. Hey Vivi, ich bin Elsa. Hey, Elsa. Sie schienen sich auf Anhieb zu mögen. Ich war erleichtert. Wenn dir irgendetwas unklar ist oder wenn du nur reden willst oder was auch immer, ich bin jederzeit für dich da. Okay. Du, ich meine das ganz ernst. Und du musst auch nicht das Gefühl haben, dass du störst. Hier haben wir immer Zeit füreinander. Dorit, du siehst heute Abend bezaubernd aus. Oh. Darf ich dich um diesen Tanz bitten? Ohne ein Wort schwebten wir auf die Tanzfläche. Johannes führte. Ich ließ mich führen. Der Kleidersaum fegte um meine Waden. Wir verließen das Fest gemeinsam und spazierten langsam durch den Wintergarten. Das ist der kleine Bär und das der Polarstern. Wo? Na da. Der kleine Bär ist die kleinere Version vom großen Wagen. Ja, ich glaube, ich sehe ihn. Ja, und das da, der große, das ist der Polarstern. Der Polarstern steht immer im Norden. Wer den Polarstern identifizieren kann, muss sich in einer sternenklaren Nacht nie verirren. Ich lachte nicht. Normalerweise hätte ich es getan. Wollen wir uns setzen? Denn die Wahrscheinlichkeit, dass sich einer von uns während des Restes unseres Lebens verirren würde, war, soweit ich es beurteilen konnte, gleich null. Du sagst ja nichts. Woran denkst du? Ich musste gerade an Jock denken. Jock? Meinen Hund. Er fehlt mir sehr. Du Arme. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich ihn vermisse. Das glaube ich dir. Ich träume ganz oft von ihm. Und was? Es ist fast immer derselbe Traum. Meistens ist es Herbst. Oder Winter. Wir laufen am Strand, es ist windig. Die Wolken segeln wie wollige Schiffe über den Himmel. Jock hüpft und tanzt um mich herum. Ich werfe ein Stöckchen, er bringt es zurück und sieht mit seinen braunen Augen zu mir auf. Der Traum handelt nur von Jock und mir. Und dem Stock und dem Strand und dem Meer und dem Himmel und der Zeit, die vergeht. Das ist alles. Und es ist das Glück. Ja. Und es ist das Glück. Dorit, darf ich dich morgen Abend zum Essen einladen? In meine neue Küche? Es gibt Safranfisch in Sahnesoße mit Kartoffelpüree. Klingt gut. Und so saßen wir da, zu zweit im Kerzenschein. Wir sprachen nicht viel, während wir aßen. Zum Wohl, Dorit. Ich freue mich, dass du da bist. Aus irgendeinem Grund war ich befangen. Danke für die Einladung. Es schmeckt wunderbar. Danke. Irgendwann gegen Ende der Mahlzeit, als sein Blick mich verlegen machte, guckte ich auf den Tisch. Und mein Blick fiel auf einen rosa Stein mit einem Fossil. Wo hast du den gefunden? An einem Strand, an der Südküste. Zwischen Mosby und Obbekors, um es genauer zu sagen. Ach, und wann? Wann? Oh, warte mal. Ganz genau 2 Jahre, bevor ich hier gelandet bin. Vor gut 5 Jahren, mit anderen Worten. Wieso? Das ist ja mein Strand. Naja, also was heißt schon meiner? Aber ich bin da immer mit Jock hingefahren. Mindestens 2-3 Mal die Woche. Ach. Ja, wir hätten einander begegnen können. Was hast du da gemacht? Ich hatte mich bei der Arbeit an einem Roman, meinem letzten vermutlich, festgefahren. Um auf andere Gedanken zu kommen, lieh ich mir von Freunden ein Auto und fuhr ans Meer. Dann bin ich den Strand entlang gegangen. Stundenlang. Vom Hafen von Abercorst nach Mosby-Strand und wieder zurück. Mehrere Male. Und plötzlich fiel mein Blick auf diesen Stein. Er lag am Wasserrand. Das Fossil war im Licht der Dämmerung kreideweiß. Der Stein lag immer noch in meiner Hand, die mit dem Rücken auf der Tischplatte ruhte. Und er legte jetzt seinen Mittelfinger auf den Stein und streichelte ihn mit der Fingerspitze in meiner hohlen Hand. Er lag da an der Strandlinie und leuchtete mir entgegen. So kam es mir vor. Also blieb ich stehen, hockte mich hin und in genau dem Augenblick, als ich den Stein umfasste, wurde alles klar. Alle Teile fielen an ihren Platz. Es war, als hätte sich vor mir die Erde aufgetan und ich sehe in der sich erweiternden Spalte die Lösung für meinen Roman. Kristallklar. Ich steckte den Stein ein, fuhr nach Hause und schrieb den Roman in ein paar Tagen fertig. Seitdem habe ich mich von diesem Stein nicht mehr trennen wollen. Eine schöne Geschichte. Erzähl von dir und deinem Hund. Natürlich nur, wenn du willst, Dorrit. Ich wollte, obwohl ich merkte, wie sich mir der Hals zuschnürte. Und ich erzählte noch viel mehr von meinem Haus, meinem Garten und ein bisschen von meiner letzten, so komplizierten Beziehung. Nils und ich, wir mussten uns heimlich treffen. Er ist verheiratet und hat ein Kind. Wir waren sehr glücklich. Aber er wollte sich von seiner Frau wegen des Kindes nicht trennen. Verstehe. Und Johannes erzählte mir von einer Frau, mit der er glücklich zusammengelebt hatte. Aber als sie von ihm schwanger wurde, war sie gegangen. Von da an war ich kalt. Ich konnte nicht mehr lieben. Ich konnte nicht einmal Sex haben. Konnte mich keinem Menschen nähern. Und die Zeit verging. Plötzlich war ich 60 und landete hier, auf dem Glasberg. Und wie ist es jetzt? Was meinst du? Könntest du jetzt? Könnte ich was? Du weißt schon. Dorrit, komm, setz dich zu mir. Ich saß im Sessel und zitterte und pochte wie ein Herz, das frisch aus einem Körper herausgeschnitten worden war, um in einen anderen eingefügt und festgenäht zu werden. Und das Ziehen in meinem Unterleib strahlte auf die Innenseiten der Schenkel aus und meine Wangen brannten und meine Augen fühlten sich heiß und glänzend an, als hätte ich Fieber. Ich möchte, dass du herkommst und dich zu mir aufs Sofa setzt. Ich sah ihn nicht an, spürte aber, dass er mich ansah, spürte im ganzen Gesicht, dass sein Blick meinen suchte. Und ich möchte, dass du es jetzt tust. Warum? Das weißt du. Komm jetzt. Du musst wohl kommen. Und mich holen. Und ich tat nichts. Absolut nichts. Und ließ mich nehmen. Und das war... Nein, es gibt keine Worte dafür, wie es war. Liebes, nicht weinen. Nicht weinen, meine Schöne. Ich muss zum ersten Mal ein Organ spenden. Einer jungen Medizinstudentin. Einer meiner Nieren. Solche Angst. Du wirst sehen, es ist gar nicht so schlimm. Ich habe doch auch nur eine Niere, das geht sehr gut. Ich spüre keinen Unterschied. Das ist es nicht. Ich habe doch nur Angst, dass ich nach der Narkose nicht wieder aufwache. Ich habe Angst, dass ich dich nie wiedersehe. Der Tag kommt, das weißt du. Das wissen wir beide. Und damit müssen wir leben. Die Operation verlief gut, aber ich wachte mit starker Übelkeit aus der Narkose auf. Das war widerwärtig, aber ich lebte zumindest. Johannes holte mich mit Blumen und Pralinen aus der Klinik ab. Ich galt für kurze Zeit als Rekonvaleszent. Ich arbeitete an meinem Roman weiter, ging spazieren, schwimmen und mit Elsa und Alice in die Sauna. Oh, oh, wie schön. Kein Betrieb heute. Oh, warte mal. Oh, tut deine Narbe weh? Nein, nein, es ist alles okay. Zeig mal, Dorit. Du, die sieht aber sehr gut aus, finde ich. Und meine? Die ist länger als Dorits Narbe. Aber dafür nicht so hässlich. Hm, vielleicht ein bisschen schwieliger, aber sonst. Zeig mal deine, Elsa. Oh, das war aber keine Nieren-OP, oder? Nein. Bei mir haben sie ein Stück von der Leber entnommen. Die soll ja sogar wieder nachwachsen, habe ich gehört. Stimmt das? Ja, das stimmt. Also ehrlich, wenn ich gewusst hätte, was das für ein relativ einfacher Eingriff ist, dann hätte ich mir auch sehr gut vorstellen können, auf freiwilliger Basis eine Niere zu spenden. Einfach so, draußen in der Gesellschaft. Ist das dein Ernst alles? Für eine benötigte Prachtmutti mit 5 prächtigen Kindern und wachstumsförderndem Job? Und das freiwillig? Ja. Boah, aber für so eine sollte es natürlich nicht sein. Oder doch? Im Ernst. Alle haben das Recht zu leben. Auch Prachtmuttis. Was du nicht sagst. Wie edel du bist. Ihr könnt mich die Heilige Alles nennen. Amen. Ach, alles. Und die Heilige Alles hat euch jetzt noch was zu erzählen. Das muss sie jetzt machen, weil sie vielleicht nicht mehr so viel Zeit hat. Ich habe einen Gehirntumor. Du isst ja gar nichts, meine Schöne. Schmeckt dir mein Frühstück nicht? Doch. Doch, doch, aber ich... Ich weiß auch nicht. Hast du schlecht geträumt? Nein. Liebst du mich nicht mehr? Entschuldige, ich... Ich muss... Entschuldige. Oh. Wahrscheinlich hast du dir den Magen verdorben. Hast du irgendwas gegessen, was dir einfach nicht bekommen ist? Meine Schöne. Irgendwie war nämlich die Information durchgedrungen, dass etwas schiefgelaufen sei bei der Versuchsreihe für eine neue Art von Psychopharmaka. Und ich gehörte seit einiger Zeit zusammen mit 29 anderen zu den Probanden. Auch Kjell war dabei, der Leiter der Bibliothek. Keine Angst, Dorit. Dich wird es nicht treffen. Woher willst du das wissen, Vivi? Wie hat es denn bei Kjell angefangen? Er hat richtig schwere Nebenwirkungen. Er ist völlig verrückt geworden, völlig wirr und desorientiert. Kjell und die übrigen 14 wurden zur Endspende überwiesen. Oh Gott. Glaub mir, wenn du zu diesem Zeitpunkt noch keine Nebenwirkungen spürst, dann hast du nur harmlose Zuckerpillen bekommen. Woher weißt du das? Ich weiß gar nichts. Aber es ist so. Es deutet zumindest alles darauf hin. Petra hat im Übrigen ein Treffen für heute einberufen. Vivi hatte recht. Ich gehörte tatsächlich zu den Versuchspersonen, die Placebos bekommen hatten. Der Versuch wird natürlich mit unmittelbarer Wirkung abgebrochen und euch werden in Kürze neue Aufgaben zugeteilt. Hey. Na? Ein bisschen frische Luft tanken, Dorit? Hey, Dick. Wie geht's? Was macht dein Magen? Leider immer noch nicht besser. Mir ist fast jeden Morgen übel. Kein Wunder. Bei dem, was du gerade hinter dir hast... Zu schlimm, was passiert ist. Mit Kjell und den anderen, meinst du? Ja, sowas darf einfach nicht vorkommen. Und da spielt es keine Rolle, ob das betreffende Präparat an Entbehrlichen oder an Mäusen oder Amöben oder Benötigten getestet werden soll. Es ist eine völlig unverantwortliche Verschwendung. Ja, die hätten ihre Forschungsmittel genauso gut ins Meer schmeißen können. Verschwendung von Menschen, meine ich. Nicht von Geld. Menschen sind Geld. Genauso wie Zeit Geld ist. Menschen sind Menschen. Leben. Ja, ja. Klar. Ich war nahe dran zu kündigen. Es ist schwer mit anzusehen, wie ihr hier behandelt werdet. Wir werden sehr gut behandelt. Findest du? Ja. Wenn man überlegt, wie es uns draußen in der Gesellschaft geht. Hier kann ich ich selbst sein, in jeder Beziehung. Ohne ausgestoßen oder nicht ernst genommen zu werden, hier bin ich wie alle anderen auch. Außerdem kann ich mir leisten, zum Arzt zu gehen, zum Zahnarzt, sogar zum Friseur, zur Fußpflege, auswärts essen, Kino, Theater. Ich habe hier ein würdiges Leben. Ich gehöre dazu und werde respektiert. So. Ja. Also, Vergleich meine ich. Okay. Ich verstehe. Glaube ich. Und warum hast du nicht gekündigt? Tja, ich kann es mir einfach nicht leisten, arbeitslos zu sein. Meine Partnerin... Henrietta, stimmt's? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Henrietta ist schwanger. Wir bekommen Zwillinge und brauchen eine größere Wohnung. Okay. Ich verstehe, glaube ich. Aber das ist doch schön. Wie geht es, Henrietta? Ach, bis auf diese typische Übelkeit am Morgen eigentlich sehr gut. Jetzt weiß ich, warum er so übel war. Oder ist. Oh Gott. Sag schon. Ich bekomme ein Kind. Du wirst Vater. Du machst Scherze. Nein, ich habe einen Test gemacht. Als Johannes schließlich begriff, dass mein Ernst und meine Erregung echt waren und dass ich die Wahrheit sagte, nahm er meine Hand und küsste sie. Dann küsste er mich auf die Stirn. Meine Geliebte. Er hielt mich fest, meine Stirn an seinem Schlüsselbein, seine Wange an meinem Ohr. Meine Geliebte, meine Geliebte. Später, als wir im Dunkeln im Bett lagen und schlafen wollten, hörte ich, dass er weinte, still und verhalten. Liebling. Ich legte mich auf die Seite, strich ihm über die Wange. Was ist? Nichts. Nichts Schlimmes. Er legte seine Arme um mich und drückte mich so fest an sich, dass ich kaum Luft bekam. Ich freue mich nur. Ich weine, weil ich so glücklich bin. Johannes war den ganzen Morgen etwas ernster gewesen als gewöhnlich. Hast du schlicht geträumt? Nein. Nein. Was ist sie? Sehe ich irgendwie komisch aus? Nicht im Geringsten. Du bist das Schönste, was ich je gesehen habe. Ich liebe dich, Dorit. Ich liebe euch. Und dann legte er eine Hand auf meinen Bauch, küsste mich und strich mir über die Haare. Du hast meinem Leben einen Sinn gegeben, weißt du das? Der Sinn meines Lebens bist du. Und ich liebe dich mehr, als ich jemals jemanden geliebt habe. Du verstehst vielleicht, dass das hier für uns wie ein Schock kommt. Ja. Ja, es kam auch für mich wie ein Schock. Das kannst du mir glauben. Okay, du hast... Also, du kannst zwischen zwei Möglichkeiten wählen, Dorit. Wie bitte? Was heißt wählen? Wenn du glaubst, dass ich abtreibe, dann täuschst du dich aber. Jedenfalls nicht so lange, bis wir eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht haben. Diese Möglichkeit sollten wir nutzen. Schon wegen deines Alters, meine ich. Aber, wie gesagt, danach hast du zwei Möglichkeiten, dich zu entscheiden. Was meinst du? Entweder du spendest den Fötus für eine Transplantation oder du trägst ihn aus und gibst ihn zur Adoption frei. Aber ich... Und wenn du willst, können wir es sicher einrichten, dass du laufend darüber informiert wirst, wie es dem Kind in seiner Familie geht. Verstehst du nicht? Ich habe nicht vor, dieses Kind wegzugeben. Es gehört mir, mir und Johannes. Wir sind die Eltern des Kindes. Es soll nicht irgendwem eingepflanzt oder von irgendwem adoptiert werden. Wir sind jetzt keine Entbehrlichen mehr, oder? Wir sind jetzt Benötigte. Nein, Dorit. Im besten Fall ist dein Kind benötigt. Du bist und bleibst entbehrlich. Und Johannes Albi, er ist... Ja, 13 Jahre älter als ich, aber vital wie ein 30-Jähriger. Wir werden vielleicht nicht so lange leben, dass wir Enkelkinder haben können. Aber unseren Auftrag als Eltern werden wir verflixt noch mal erfüllen. Beide. Aber versteh das doch. Entbehrliche Eltern sind wohl kaum ein gutes Vorbild für ein Kind. Es gibt keine entbehrlichen Eltern. Petra, diese Gleichung geht nicht auf. Es ist natürlich sehr dankenswert, dass ihr das Kind bekommen wollt. Aber wir können dich nicht als Elternteil tätig werden lassen. Das ist leider ganz ausgeschlossen. Und was Johannes Albi betrifft... Was? Was ist mit Johannes? Er hat also nichts erzählt? Was erzählt? Es ist seit über einer Woche entschieden. Was entschieden? Wovon redest du? Es tut mir wirklich leid, dass du es auf diese Weise erfährst. Aber zu diesem Zeitpunkt ist es vermutlich zu spät für ihn, es dir selbst zu sagen. Ich rannte. Bedauern du es auf diese Weise? Ich rannte den Korridor im Behandlungszentrum entlang. Nichts erzählt. Über einer Woche vorbei an Sprechzimmer um Sprechzimmer. Zu spät für Schwestern, Ärzten, ist dir selbst. Patienten, Putzpersonal und andere, die verblüfft zur Seite traten. Ich rannte durch den Warteraum an der Rezeption vorbei, riss die Tür zur Feuertreppe auf. Die Aufzüge waren zu langsam. In der Operationsabteilung wurde ich von einem Pfleger in Operationskleidung aufgehalten. Hey, er versperrte mir den Weg. Lass mich durch, verdammt nochmal! Es ist schon passiert, Dorit. Johannes Albü liegt auf dem Operationstisch, ich bedauere. Lass mich rein! Es ist zu spät, Dorit. Hörst du nicht? Du kannst nichts machen. Der Narkosearzt hat schon einen totalen Hirninfarkt bewirkt. Johannes Albü ist klinisch tot. Ich will ihn auf jeden Fall sehen. Das hat keinen Sinn. Er lebt nicht mehr. Auch wenn es so aussieht. Das weißt du sehr wohl. Er ist tot. Er kann nichts hören oder fühlen. Aber ich kann es. Lass mich rein. Sie operieren jetzt. Sie bereiten alles vor, um die Leber zu entnehmen. Das Empfängerteam wartet schon im Helikopter draußen. Du kannst da jetzt unmöglich rein. Tut mir leid. Geh nach Hause. Wenn du willst, kann ich einen Akutbesuch bei deinem Psychologen buchen. Bei wem bist du? Bei Arnold? Ich brauche keinen Psychologen. Ich will Johannes sehen. Wenn ich das nicht darf, dann nehme ich mir das Leben. Vielleicht kann ich es einrichten, dich kurz reinzulassen, wenn sie mit der Leber fertig sind. Das meiste soll wohl sowieso nur in die Banken. Der Pfleger führte mich in einen kleinen Ruheraum. Der Raum war mit einem Bett, einem Stuhl und einem Schreibtisch möbliert. Möchtest du einen Kaffee? Und er hatte ein Fenster. Und Wasser? Ein belegtes Brot oder sonst wenn etwas? Wenn ich ganz nah herantrat, spürte ich durch die Ritzen einen Luftzug. Nein. Der kalt war. Oder doch. Und nach Winter roch. So ein Antragsformular. Was für ein Antragsformular? So eins, das man ausfüllt, wenn man so schnell wie möglich eine Endspende machen will. Bist du sicher? Du erwartest doch ein Kind, oder? Johannes atmete. Oder genauer gesagt, der Respirator atmete für ihn. Sein Körper war mit grünen OP-Tüchern abgedeckt. Nur der Kopf, der Hals, die Schultern und die Arme waren zu sehen. Seine Haut war gelblich. Ich zog die Kunststoffhandschuhe aus und legte vorsichtig eine Hand auf das Tuch über seiner linken Brust. Ich wünschte, ich hätte in der Zeit gelebt, als der Mensch noch an das Herz glaubte. Als der Mensch noch glaubte, das Herz sei das zentrale Organ, das uns zu den einzigartigen Individuen macht, die wir sind. Er lebte, aber es gab ihn nicht mehr. Warum? Warum hast du nichts gesagt? Warum hast du gesagt, du wärst glücklich? Warum hast du mich nicht zusammen mit dir trauern lassen? Als wir noch die Chance hatten. Ich beugte mich über seine Handfläche und küsste sie. Ich roch den Duft seiner Haut. Dorit? Seines Körpers. Dorit? Ich sog den Duft in mich ein. Es tut mir leid. Aber das Team will weitermachen. Dorit, wie du vielleicht weißt, ist sämtliches Personal der Einheit in Krisenbewältigung ausgebildet. Komm, wir gehen nochmal in den Ruheraum. Henrietta zog die Tür des Ruheraums hinter uns zu. Ich setzte mich auf den Stuhl, sie und Dick setzten sich aufs Bett. Dieser Raum ist ein kontrollfreier Bereich für das Personal. Hier können wir eine Weile entspannen und sicher sein, dass uns niemand beobachtet oder belauscht. Ja. Du bist zwar entbehrlich, Und du hättest sicher verhindern können, es zu werden, wenn du dich nur genügend angestrengt hättest. Aber du bist auch ein Mensch. Und jetzt bist du sogar schwanger geworden. Und wäre das vor einem Jahr passiert, wärst du nicht einmal hier gelandet. Wie dem auch sei, du müsstest im Namen der Demokratie das Recht auf deine eigenen Nachkommen haben. Na, ihr beide. Du und Johannes Albü hättet das Recht dazu haben müssen. Hier. Was ist das? Dorit, dieses Stück Plastik ist deine Schlüsselkarte. Sie passt für alle Personalräume und für alle Räume und Bereiche, die für Bewohner nachts verschlossen sind. Und vor allem passt sie für alle Ausgänge. Ausgänge? Welche Ausgänge? Ich habe deinen Antrag für die Endspende in den Aktenvernichter gesteckt. Wenn du dich bereit erklärst, das Kind für die Adoption zu gebären, hast du ungefähr 7-8 Monate vor dir, in denen du nicht damit rechnen musst, dass man dich Eingriffen oder Versuchen unterzieht. Du hast Zeit, eine Flucht zu planen. Und du hast Zeit, sie durchzuführen. Und wo finde ich diese Ausgänge? Ich habe hier noch keine gesehen. Das liegt daran, dass ihr nie nach Ausgängen sucht. Ihr seid nicht genügend motiviert. Vielleicht hast du recht. Das liegt nicht an euch. Ich weiß, mit welchen Methoden und Machtmitteln man euch Entbehrliche kontrolliert. Ich weiß, wie man euch die Motivation zu fliehen nimmt. Aber wenn du es trotzdem schaffst, dich zu motivieren, dann wirst du diese Ausgänge entdecken und fliehen können. Fliehen. Und dann? Wohin soll ich mich da draußen wenden, ohne Geld, ohne Wohnung, ohne Freunde? Wo soll ich mein Kind bekommen? Wie soll ich es versorgen? Das wissen wir jetzt auch nicht. Aber wenn du den Mut und die Kraft hast, hier rauszukommen, wirst du auch den Mut und die Kraft finden, das zu tun, was für dich und dein Kind das Richtige ist. Der Code ist 9844. Ich will, dass du ihn dir merkst und niemandem weitersagst. Egal, was du zu tun oder nicht zu tun beschließt. Egal, wo auf der Welt du landest. So, und jetzt geh erst mal nach Hause und ruh dich aus. Ich ging in meine Suite, ließ mich erschöpft aufs Bett fallen und schlief in meinen Kleidern ein. Am nächsten Morgen weckte mich ein hartnäckiges Klopfen. 6, 7, 8, 9 Mal mit zunehmender Ungeduld. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Sehr freundlich. Darf ich reinkommen? Dorit, ich bedauere wirklich, was passiert ist. Ich bedauere alles. Du bist jetzt erstmal eine Woche krankgeschrieben. Danke. Ja. Und dann wollte ich dich noch bitten, so bald wie möglich zu überlegen, was geschehen soll, ob du den Fötus austragen oder spenden willst. Ich will mein Kind austragen. Dann bekommst du von jetzt an regelmäßig Aufforderungen zur Fruchtwasseruntersuchung, Ultraschall und all den anderen Tests. Und wenn wir wissen, dass mit dem Kind alles in Ordnung ist, setzt ihr einen geeigneten Termin für den Kaiserschnitt fest. Und ich nehme Kontakt mit der Adoptionsbehörde auf. Wenn ich inzwischen sonst noch etwas für dich tun kann? Falls man Johannes Zimmer noch nicht geräumt hat, möchte ich gerne Zutritt dazu haben. Es kann Dinge dort geben, die mir gehören. Ich kümmere mich darum und werde auch dafür sorgen, dass die Überwachung in Johannes Suite ausgeschaltet wird, solange du dort bist. Reichen 2 Stunden? Na, sagen wir 3. Während der nächsten Monate war die Schlüsselkarte ständig in meinem Bewusstsein. Und jedes Mal wiederholte ich im Geist den Code. Es war inzwischen Frühsommer geworden und Zeit für das monatliche Willkommensfest. Ich hatte mich entschlossen, hinzugehen. Ich sah einen Mann auf mich zukommen, der sich verbeugte und mir die Hand küsste. Dorit. Es war natürlich ein anderer. Du siehst heute Abend bezaubernd aus. Jemand, den ich gar nicht kannte. Geht es dir gut, Dorit? Ach, doch, doch. Es ist nur alte Erinnerungen und so. Hast du Lust zu tanzen? Sicher. Ich muss nur mal kurz verschwinden. Ja, ich bin sofort wieder da, Vivi. Ich drängte mich durch das Meer festlich gestimmter Menschen. Bald war ich bei den Toiletten am hinteren Ende des Saals. Doch das Kind hatte wohl den Fuß von meiner Blase genommen, der Druck hatte nachgelassen. Und auf einmal war ich vollkommen konzentriert, vollkommen klar. Vielleicht fielen mir deshalb 3 weitere Türen am Ende der Reihe auf. Ich nahm die Karte, tippte resolut die Kombination 9844 ein und drückte die Türklinke hinunter. Es war fast dunkel. Es war nicht kalt, aber sehr frisch. Der Weg führte zu einem niedrigen weißen Holzzaun mit einem offenen Türchen. Ich befand mich auf einer Landstraße, die in jeder Richtung etwa 50 Meter beleuchtet war. Jenseits der Straße eine wogende Landschaft mit Feldern und Gehölzen und einzelnen Höfen und Häusern, deren Außenbeleuchtung wie Laternen in einem nächtlichen Meer blinkten. Nach einem Augenblick Zögern entschied ich mich, nordwärts zu gehen. Mit jedem Schritt, den ich machte, war es, als trete ich weiter und weiter in ein totales Nichts. Ich hatte keine Angst. Der Himmel war so klar, dass auch die entferntesten Sterne hervortraten. Weniger entfernt hing der kleine Bär, den Johannes mir gezeigt hatte. Und da war der große Wagen. Und da, schräg vor mir, leuchtete der Polarstern. Ich hatte keine Angst. Ich fühlte mich nicht unwohl, nur unsicher. Sehr unsicher. Zu unsicher. Sie hatte schwarze Haare. Schau, Dorit. Ein Gesicht glatt und hübsch, wie eine Puppe. Dein schönes kleines Mädchen. Sie hatte Johannes Nase, seine Oberlippe und seinen Mund. Alles dran und gesund. Und das Kinn auch, glaube ich. Und die unbegreiflich kleinen Hände waren zu Fäustchen geballt. Dann wurde sie weggetragen. Und ich wurde zugenäht auf dem Operationstisch, wo ich lag, vom Brustkorb abwärts betäubt. Es ist wieder Februar. 4 Monate sind vergangen seit der Geburt unserer Tochter. Vivi wurde direkt nach meiner Entbindung zur Endspende überwiesen. Jetzt ist auch Elsa weg und niemand braucht mich mehr hier, nicht mal ich selbst. Ich habe nur noch ein paar Zeilen vor mir, dann mache ich einen Punkt. Morgen um diese Zeit gehören mein Herz und meine Lungen einer anderen. Genauer gesagt einer Kommunalpolitikerin und Mutter von 2 Kindern. Petra Rönhede zufolge hat die Adoptivmutter meiner Tochter bereitwillig eine Vereinbarung unterzeichnet, in der sie verspricht, den Stein von Johannes und den Brief von mir an unsere Tochter weiterzugeben. Meine geliebte Tochter, dieser Stein mit dem kegelförmigen Fossil hat deinem Vater gehört. Er starb, bevor du geboren wurdest. Der Stein ist das Einzige, was ich noch von ihm hatte. Ich möchte, dass er dir gehört. Als eine Erinnerung an ihn von mir. Er hat ihn am Strand zwischen Abekors und Mosbystrand aufgehoben. An dem Tag, als wir uns im November in der Dämmerung zum ersten Mal begegneten. Er sammelte Steine. Und ich warf Stöckchen. Für meinen Hund. Die Entbehrlichen von Nini Holmqvist. Aus dem Schwedischen von Angelika Gundlach. Bearbeitung Cornelia Walter. Es sprachen Dorit, Lena Stolze. Johannes, Walter Kreie. Maiken, Marin Kreumann. Elsa, Hansi Jochmann. Alice, Astrid Meierfeld. Vivi, Cornelia Boje. In weiteren Rollen Felix Göser, Judith Engel, Annika Mauer, Mehmet Meri Yilmaz sowie David Schröder und Anna Magdalena Fizzi. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Nike Zafiris. Regie Uwe Scharek. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009.